WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns. Und das Thema heißt Wunder. Und ich frage euch, ist euch schon einmal ein Wunder geschehen oder ein Wunder widerfahren? Zum Beispiel, hattet ihr eine Erscheinung? Habt ihr schon mal eine Erscheinung gehabt? Oder seid ihr trotz aussichtsloser Erkrankung geheilt worden? Könnt ihr vielleicht sogar selbst Wunder heilen? Oder habt ihr wie durch ein Wunder zum Beispiel schon mal einen Unfall oder ein schweres Unglück, wie auch immer geartet, überlebt? Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, über das Thema Wunder, dann meldet euch. Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Thema Wunder, und es geht gleich los mit dem ersten Anrufer. Das ist der Thomas, und Thomas ist 52. Hallo Thomas. Hallo Domian, guten Morgen. Lieber Thomas, du hast angerufen zum Thema Wunder. Ja, genau. Ich habe ein ganzes Bündel sozusagen an Wundern erlebt. Ich bin 2004 in Vanuatu, einem Staat in Ozeanien, also östlich von Australien, zum Urlaub machen gewesen und habe meiner Leidenschaft im Schnorcheln gefrönt, bin rausgeschwommen auf einer relativ einsamen Insel, war auf dem Rückweg und sah auf einmal schräg unter mir so Luftblasen, die völlig unerklärlich waren. Mhm. Ich bin dann in eine Drehung reingegangen, und als ich die maximale Spreizung hatte, spürte ich einen ziemlich harten Schlag gegen mein Bein. Das Licht ging aus, ich war für einen Moment bewusstlos, und als ich dann wieder zu mir kam, war das Wasser rot. Ich habe an mein Bein runtergeschaut und sah, dass also irgendwas passiert war. Und in dem Moment schüttete der Körper auch massiv Adrenalin aus, und ich begann einfach zum Ufer zurückzuschwimmen. Und auf halber Strecke wurde ich dann von den Einheimischen auf so ein Outrigger-Kanu rausgezogen. Die waren durch mein Rufen aufmerksam geworden, dass was nicht stimmte. Mhm. Und in dem Moment, als die beiden Männer mich rauszogen, sah ich das ganze Ausmaß, und ich fragte die dann, was ist der Shark, war es ein Haifisch? Und die sahen dann nur noch auf die Wunde und konnten kaum noch reden und meinten, nichts anderes kommt in Frage. Gut, ich musste also dann auch... Die haben auf die Wunde geschaut. Aber das Bein war noch da. Hallo? Thomas? Jetzt haben wir gerade eine heftige technische Störung. Hörst du uns jetzt? Hörst du mich jetzt? Hallo? Hallo? Nee, ist er weg. Wir versuchen ihn gleich nochmal zu bekommen. Oder vielleicht ist er jetzt da. Thomas, hallo? Nee. Falls du mich hören solltest, Thomas, leg bitte auf, und wir wählen dich nochmal neu an und versuchen dann eine gute Leitung hinzubekommen. Ja. Dann geht es weiter mit dem André. André ist 31. Guten Morgen. Morgen. André, was für ein Wunder ist dir geschehen? Also ich war damals 13 Jahre alt und ich bin mit dem Auto zusammengekracht. Ganz hat dabei schon relativ heftige Auswirkungen gehabt, weil ich ein gehörtes Hirntrauma hatte. Mhm. Wie verlief der Unfall denn zunächst? Also ich erinnere mich soweit jetzt nur noch daran, dass ich gerade auf dem Weg zum Training gewesen bin und von rechts dann erwischt wurde, beziehungsweise einmal durch die Luft geschleudert wurde, aus Panik meinen Körper verlassen habe und als Lichtwesen mehr oder weniger dann gesehen habe, wie mein Körper durch die Luft flog, auf dem Boden aufschlieg. Und dann, du warst mit dem Fahrrad unterwegs? Ja, ich war damals mit meinem Mountainbike noch unterwegs gewesen. Okay. Hat ziemlich eilig gehabt und einfach nicht gesehen gehabt, dass da ein Auto eventuell ankommt. Zeitdruck. Also du hast das Auto übersehen, nicht das Auto dich? Nee, ich habe das Auto nicht gesehen. Wir haben uns beide nicht mehr gesehen gehabt, wie das so im Nachhinein besprochen wurde. Mhm. Für mich kam das Auto aus einer Seitenstraße. Ich habe nur noch nach rechts geguckt und habe dann halt gesehen, dass das eigentlich da nicht mehr möglich war, irgendwo auszuweichen. Mhm. So, und dann gab es hier einen Zusammenprall. Genau. Was passierte dann? ja, ich habe meinen Körper verlassen so und halt gesehen, dass das Ganze da wirklich ein tierisches Ausmaß angenommen hat. Ich habe das Blut wirklich wie Hals auf der Straße liegen gesehen gehabt so und war in dem Moment aber auch nicht wirklich ansprechbar. Das heißt, mein Körper lag mehr oder weniger vor mir und ich habe mich da selbst auf dem Boden liegen gesehen. So. Von welcher Perspektive aus hast du dich gesehen? Ja, von der dritten Person. Nee, das ist mir schon klar. Ja. Aber von der Seite, von oben? Das war unterschiedlich. Also ich war in dem Punkt erstmal, stand ich mehr oder weniger neben mir. Mhm. Und konnte das Ganze halt so beobachten, was da passiert ist. Hab zwar auch irgendwo immer versucht, mit Handlungen da irgendwo das Ganze zu begreifen, aber für mich war das einfach gerade in dem Moment unfassbar, was da passiert. So, ich konnte das gar nicht in dem Moment glauben so. Und das Lustige halt daran ist tatsächlich, ich habe halt mitbekommen, wie der Notarztwagen gekommen ist, wie die Leute mich dann auf die Waage getragen haben, so mich mehr oder weniger im Krankenwagen versucht haben, dann noch zu reanimieren, weil ich angeblich beziehungsweise da tatsächlich halt keinen Puls mehr aufgewiesen habe. So. Und als die Leute mehr oder weniger dann versucht haben, den letzten Schritt dazu machen, gesagt haben, das geht nicht mehr, haben sie die Maschinen halt ausgeschaltet so und im Krankenwagen. Für mich war in dem Moment im Krankenwagen. Hast du das im Krankenwagen auch beobachten können, dich selbst? Ja, aber da war ich in dem Punkt tatsächlich dann über mir. Also ich habe nur noch gesehen, wie die dann zu meiner Linken die Schalter da mehr oder weniger ausgetan haben so und danach halt das Pulsgeräusch halt weg war. Das heißt wirklich kein Sound mehr und der eine halt gesagt hat, ich glaube, das hat so keinen Sinn mehr. Und in dem Moment habe ich mir halt gedacht, so, was heißt gedacht, so in dem Moment war halt die Anziehung an meinem Körper so stark, dass ich da einen tiefen Luftzug halt geholt habe und mich wieder manifestieren konnte. Mhm. Das heißt, im Nachhinein? Ja, erzähl weiter. Im Nachhinein war das für mich halt irgendwo so ein Punkt, wo ich immer wieder gesagt habe, das kann eigentlich gar nicht passiert sein. So. Das ist bestimmt irgendwo anders gewesen so und ich hatte halt später bei dem Feuerwehrfest bei uns im Dorf halt die Möglichkeit gehabt, mit den Rettungskräften halt vor Ort nochmal zu sprechen und die haben mir das halt dann auch nochmal so bestätigt, dass ich in dem Punkt da wirklich verdammt viel Glück gehabt habe, wenn das nicht sogar an einem Wunder grenzt, was denen da so widerfahren ist, weil das hatte so einer von den Einsatzkräften halt auch noch nicht miterlebt gehabt. Wie schwer warst du verletzt? Ich habe heute immer noch, trage ich Löcher halt in meinem Kopf, sprich ich habe Narben, die halt mittlerweile ziemlich gut zugeheilt sind. Ich weiß noch, dass ich damals verschiedene EKGs noch machen sollte, um halt zu gucken, wie schwer meine Gehirnverletzung da sein könnte. Gehirnerschütterung hatte ich auf jeden Fall eine starke. Also es gab auch Gehirnverletzungen? Ja. Ja. Wie lange warst du dann danach im Krankenhaus zur Behandlung? Boah, 2 Wochen. Mhm. 14 Tage. Mhm. Also ich habe mich da... Was gab es sonst noch für Verletzungen am Körper? Erstaunlicherweise sonst eigentlich gar nichts. Also ich habe wirklich relativ viel mit dem Kopf abgefangen, bin damals leider auch ohne Helm gefahren, was ich heutzutage auch nicht mehr tun würde. Doch durch dieses Ereignis ist mir halt dann etwas widerfahren, wovor ich halt früher vor dem Ereignis halt wirklich riesengroßen Respekt hatte. Und zwar, für mich war das damals irgendwo unwahrscheinlich fürchterlich. Ich hatte eine riesen Angst vorm Tod. Mich allein mit dazu beschäftigen, war schon irgendwo kritisch. Obwohl ich bis dato halt noch nie irgendwo Verlustängste in dem Punkt irgendwo gesammelt hatte. Du warst 13. Ich war 13, aus meiner Familie waren alle intakt, aber irgendwo war die Angst zu sterben riesengroß. Und danach eigentlich nicht mehr. Ja. Also du hast ein wahnsinniges Glück gehabt. Du warst klinisch kurzfristig tot, kann man sagen. Ja. Ja. Das, was du erlebt hast, würde man, wie du es jetzt beschrieben hast, als Nahtoderfahrung beschreiben. Ja, genau. Das ist jetzt so ein gängiger Begriff. Du sagst, du hast dadurch die Angst vor dem Tod verloren. Glaubst du, dass du schon so ein bisschen rübergeschaut hast in die andere Welt? Das ist immer schwierig zu beantworten, weil theoretisch gesehen, da war auf jeden Fall ein Traum, den ich so wahrgenommen habe, der halt irgendwo immer parallel nebenbei gelaufen ist. Das heißt, ich habe zwar als nicht manifestierte Figur, Geist würde ich jetzt fast schon behaupten, zwar immer gesehen, dass da unten irgendwas ist, so, aber man guckt sich natürlich irgendwo um und es war kein Himmel da. Der hat sich einfach oben relativ viel gedreht, es waren Lichter halt zu sehen. Aber halt nichts, was mich jetzt in dem Punkt irgendwo zu sich gerufen hätte oder irgendwo angezogen hätte. Aber dennoch, ist dieses Ereignis für dich ein ausschlaggebend ein Beweis, dass es eine andere Welt gibt? Ja, definitiv. Also Ich sag mal so, es hat mir soweit die Angst genommen, dass nach dem Tod alles zu Ende ist. Mhm. Für mich war das irgendwo damals, ich weiß nicht, wo ich... Und diesen festen Glauben hast du heute auch noch, dass es in irgendeiner Weise weitergeht? Ja, mhm. Davon bin ich sogar überzeugt. Also jeder wird auf dem Weg seines Lebens eine Aufgabe haben, die er mitnimmt, die er erfüllen wird. Und mhm. wenn wir die spätestens geschafft haben, dann beginnt halt so ein zweites Zeitalter, wo man sich dann mehr oder weniger wahrscheinlich, ich will gar nicht so oft von wahrscheinlich reden, weil für mich ist das tatsächlich so, ich beschäftige mich gerade mit meinem zweiten Weg, wie geht's jetzt nach dem 30 weiter? Mhm. Und ich mache mir halt nicht so die großen Sorgen, dass man halt irgendwo, was irgendwas einschlägt, was passiert, das wird dann genau in dem Punkt geplant sein. Und viele Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sagen, dass das zwar ein sehr beeindruckendes Erlebnis dann für den Betroffenen ist, dass es aber letztendlich zurückzuführen ist auf hochkomplexe chemische Prozesse, die in einem fast sterbenden Körper vor sich gehen. Was würdest du diesen Wissenschaftlern erwidern? Worauf halt diese Theorien basieren, weil man kann zwar immer wieder versuchen, einen Menschen künstlich ins Koma zu verlegen und dann irgendwo über Gehirnwellen gucken, wie sich das Ganze verhält. Nichtsdestotrotz ist unser Gehirn so komplex aufgebaut, dass man bestimmte Schwingungen da gar nicht mitbekommt. Also der Hintergrund dieser Überlegung ist für die Wissenschaftler, dass sie sagen, das ist keinesfalls ein Beweis für ein Leben nach dem Tod oder für eine andere Welt, sondern das passiert quasi im geschlossenen System des menschlichen Gehirns, im sterbenden menschlichen Gehirn. Ich glaube, dieser Prozess, den du versuchst zu beschreiben, der ist dieses Loslösen vom Körper. Ich weiß nicht, sagt dir die Zirbeldrüse etwas? Ja, also ich habe es gehört, das Begriff, aber... Ist ja auch ein Teil im Gehirn. Und wenn man anfängt, die Zirbeldrüse zu aktivieren, hat man unwahrscheinlich große Vorstellungen, das soll jetzt nicht irgendwie verrückt klingen, Träume soweit zu beeinflussen. Und ich gehe davon aus, dass man, ja, wenn man sich länger damit beschäftigt, die Möglichkeit tatsächlich darüber hat, erstmal ein komplettes Gleichgewicht selber herzustellen für einen selbst und für sein Umfeld und darüber dann die Möglichkeit nachher bekommt, eventuell ein zweites Leben wieder zu leben, wiedergeboren zu werden als Seele dann. Jetzt sind wir in der Esoterik. Genau. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern das geht dann weg von unserem Thema. Auf jeden Fall ist es für dich, was man sehr verstehen kann. Das würde ich doch dann auch schon fast wieder als Wunder nennen, wenn du die Möglichkeit durch eine Nahtoderfahrung bekommst, dann irgendwo zu sagen, boah, krass, da ist ja dann doch noch irgendwas, was man als Wunder bezeichnet. Auf jeden Fall, André, wenn das so ist, auf jeden Fall ist es für dich auf jeden Fall schon mal ein Wunder, dass du überlebt hast. Und wenn es diese Nachfolgewirkung hat für dein Leben, ist es völlig in Ordnung und für dich auch gut. Du empfindest das ja als positiv und dann ist es auch positiv. Vielen Dank, André, dass du angerufen hast und uns davon erzählt. Ja, danke fürs Gespräch. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, neuer Versuch mit Thomas. Hallo Thomas. Hallo? Von wegen neuer Versuch. Hallo? Da ist der Wurm in der Leitung. Thomas hört uns nicht. Dann soll es wohl nicht sein, dass wir mit ihm reden. Auf jeden Fall scheint er eine sehr schwere Verletzung davon getragen zu haben. Im Meer durch wahrscheinlich einen Hai-Angriff. Und ich hätte jetzt gerne erfahren, wie es weitergegangen ist. Nun gut, es funktioniert nicht. Dann machen wir weiter mit Christoph. Und Christoph ist 55. Guten Morgen, Christoph. Morgen. Hallo? Lieber Christoph. Ja. Welches Wunder ist dir widerfahren? Wunder will ich nicht sagen. Ich bin damals zur See gefahren. Mhm. Und ich habe einen richtig schweren Unfall gehabt, den man normalerweise hätte gar nicht überleben können. Auf See? Ja. Ich bin zur See gefahren und was war das für ein Unfall? Damals in Frankreich gewesen. Mein Arbeitsbereich wäre normal in der Küche gewesen. Das heißt, ich habe gekocht für die Mannschaft und habe dann Aushilfe gemacht für einen, der ausgefallen ist im Laderaum und musste dann leichte Aufräumarbeiten machen. Das war so ein Güter. Ja, ein normales Frachtschiff. Frachtschiff, genau. Ja. Und dann musste die Zwischenwand vom Laderaum versetzt werden bis in die Mitte vom Schiff und dann abgesetzt werden und dann eben halt befestigt werden von jeweils von beiden Seiten mit zwei dicken Bolzen. So, und das Schiff war ja noch auf Rede, noch auf See, vor Anker, ne? Und der Laderaum war leer und durch die Schwankungen von dem von den Wellen, die ist hin und her, mhm. ne? Dann die Halterung von dieser, also diese, mein Gott, wie sagt man ja, diese also dieser Sicherungshalterung, mhm. die war nicht richtig drin und die sind dann rausgerutscht und dann ist dieser Zwischenmann runtergekommen, also gekippt und das waren 11,5 Tonnen. Und wohin ist die gekippt? Nee, was denn? Wohin ist die gekippt? Die ist runtergekippt im Laderaum und ich muss wohl irgendwo verkehrt gewesen sein, in der Ecke auf jeden Fall weggelaufen sein. Ne? Das heißt, um ein Haar wären diese 11 Tonnen auf dich raufgeknallt? Die sind auf mich draufgefallen und ich habe die auf die Unterschenkel bekommen. Und, ach, die sind auf dich draufgefallen? Ja, ich bin dann zu Boden gegangen und dann ist alles zu Bruch gegangen bei mir. Also, jetzt nochmal genau. Ganz auf dich drauf kannst du ja nicht gefallen sein, sonst würden wir beide, also würden wir beide jetzt nicht reden. Wohin ist es denn genau gefallen? Ich vermute, ich weiß es selber nicht. Ich war ja von da an gar nicht mehr da, überhaupt nicht mehr da, ne? Und ich vermute mal auf den Unterschenkel, auf den rechten Unterschenkel, weil da war eine total kaputt, das heißt, da musste amputiert werden. Mhm. Und, der rechte Unterschenkel. Ja, der rechte Unterschenkel, das war eine Wundzerschmetterung, da war nichts mehr zu machen. Mhm. Und das andere Bein, das Mittelfußzertrümmerung und 13 Trümmerbrüche von oben bis unten. Mhm. Ne? Und Wirbelsäule war gebrochen und ganz schwere Kopfverletzung. Ach, Kopfverletzung auch noch. Aber man muss es dir doch hinterher genau erklärt haben, wie das Ding auf dich draufgefallen ist. Also die Sache, die ist vor Gericht zweimal vor Gericht gegangen, also vor Gericht gewesen. Es ist aber nicht rausgekommen, wer schuld war an einem Unfall. Na gut, das mag ja sein, aber man muss dir doch erzählt haben, wie diese Platte oder wie man es denn nennt. Hat man nicht gemacht, nein. Aber es haben dich doch Leute gerettet, die haben das doch gesehen. Ja, das war in Frankreich. Ne? Also in Frankreich, in La Palais ist der Unfall passiert. Auf dem Schiff waren doch Kollegen von dir. Ja, die haben aber nichts gesagt. Ja, aber die haben dich doch da liegen sehen. Ja, sicher, aber ich sag mal, die ganze Mannschaft auf dem Schiff, die, egal wie lange die auf dem Schiff waren, die sind innerhalb von einem halben Jahr, haben die alle gekündigt bei der Reederei. Ist komisch, ne? Verstehe ich nicht. Also es gibt keine klare Aussage, nein. Wie das auf dich draufgefallen ist. Nein. Ob es auf den Kopf gefallen ist, auf die Brust. Nein, also ich weiß bis heute, normalerweise ist das Einzige, was ich weiß, ich kann mich nur danach richten, was die anderen gesagt haben vor Gericht. Die Aussagen, mehr weiß ich nicht. Und das hast du uns gerade erzählt? Ja. Ist denn da vor Gericht dann irgendwas geklärt worden? Die haben mich dann im Endeffekt, weil es hat, Widersprüche gab es ja genug. Da hat jeder die eine Arbeit gemacht und der andere wollte auch dieselbe Arbeit gemacht haben und keiner wusste mehr so richtig, was er gemacht hat und so. Also im Endeffekt ist da nichts bei rumgekommen. Du hast kein Schmerzensgeld, nichts bekommen? Nein, gar nichts. Und die Schuldfrage ist nicht geklärt? Nein. Mhm. Es ist jetzt 27 Jahre schon her und ich sag mal, Probleme habe ich heute, ich sag mal, mit Wetterumschwung ganz rapide, aber richtig heftig, ne? Naja, du hast deinen Unterschenkel verloren, den rechten. Mhm. Das andere ich Bein. Ich habe sogar ein Augenlicht verloren, weil ich eben halt wegen diesen Kopfverletzungen und so, ich hatte damals die Hirnhaut gerissen, habe dann eben halt richtig viel Hirnwasser verloren dadurch, ne? Und hab dann Blutgerinnsel gehabt. Sie haben damals in Frankreich, wie gesagt, am Kopf nur Platzwunden genäht und mich dann unter Morphium gesetzt und so, ne? Damit ich gegen Schmerzen mich dann in auch künstlich beatmet und künstlich ernährt und so, ne? Und damit sie die anderen die anderen Operationen machen können und so. Und dann bin ich dann ich bin heute von der Rolle. Du bist dann nach Deutschland gekommen. Mhm. Was denn? Wie lange bin ich nach Deutschland gekommen? Mhm. Nach 2,5 Wochen. Wie lange liegt denn dieser ganze diese Katastrophe zurück? 27 Jahre ungefähr. Am 6.7. sind 27 Jahre jetzt, ja. Also der rechte Unterschenkel amputiert. Das linke Bein, ist das noch einigermaßen funktionsfähig? Ist stark eingeschränkt. Ich kann heute nur noch laufen, also ich kann nur noch gehen, ich kann nicht mal rennen, ich kann nicht mal springen. Ich kann nicht mal klettern und Also ich kann im Endeffekt nur noch sitzen, liegen und stehen und laufen. Und das Augenlicht verloren? Und merkst du so im Gehirn irgendwelche Schwierigkeiten, dass es der Rücken... Ja, öfters mal so schwindelig, aber... Ja. Und Kopfschmerzen, aber ist normal mittlerweile. Du konntest doch danach, da warst du ja noch relativ jung, du konntest doch danach nicht arbeiten mehr. Nein. Wie ging denn das dann finanziell? Ich habe damals eine Berufsfindung mitgemacht und so, und dann ist getestet worden und dann ist festgestellt worden, durch diese Verletzung alleine vom Kopf her allein ist nicht mehr machbar. Hast du denn wenigstens einen finanziellen Ausgleich dann bekommen? Ich kriege eine Unfallrente auf Lebenszeit und das ist alles dann. Kommst du denn mit der Unfallrente klar? Also, nur alleine, ja. Für mich alleine reicht das ja. Ja. Für zwei Personen wäre zu wenig. Ja. Mhm. Aber das Ganze, ich meine, du hast die schwere Verletzung davongetragen, aber dennoch ist es ein Wunder, dass du überhaupt überlebt hast. Also, ne? Deshalb hast du dich auch gemeldet. Ja, damals war ein Sachverständiger, der war auch da beim Gericht dabei und so. Da kam auf mich zu, da sagt er zu mir, hören Sie mal, Sie haben eine ganze Handvoll Schutzengel gehabt. So einen Unfall kann man doch gar nicht überleben. Ja, na? Das klang ja auch sehr dramatisch. Das war ein echtes Wunder irgendwo. Ne? Ich weiß keine Ahnung, wie passiert ist und was passiert ist zu dem Zeitpunkt. Ne? Lieber Christoph, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Mhm. Und dir wünsche ich von Herzen alles Gute. Dann schauen wir mal. Ja. Das Leben geht weiter, sag ich mal. So also muss man sehen. Na? Tschüss, Christoph. Mhm. Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Dankeschön, na? Tschüss. Und... Hier ist Annette. Annette ist 54. Guten Morgen, Annette. Hallo, Domian. Hallo, Morgen. Annette. Schön, dass du da bist zum Thema Wunder. Ja, und zwar war das 1987 oder 86, die genaue Zahl weiß ich nicht mehr. Ja. Da bin ich mit meinen Kindern aus unserem Haus, das war ein Hochhaus, wir lebten da in so einer Hochhaussiedlung und gehen mit meinen Kindern raus und da fällt uns ein Kind vor die Füße. Da hat der Vater... Sein Kind, sein zweijähriges kleines Mädchen aus dem 13. Stock. Ach, du aufgeschmissen. Aus dem 13. Stock? Aus dem 13. Stock, ja. Wie alt war das Kind? Was hast du gerade gesagt? 2 Jahre alt. Und das fiel euch vor die Füße? Das fiel mir und meinen Kindern vor die Füße. Das bewegt mich heute noch. Aber das Kind war doch tot, oder? Nein, die Kleine hat noch gelebt, die hat noch geatmet. Aber nicht mehr lange dann, oder? Nein. Nein. Aber du rufst zum Thema Wunder an. Das Wunder ist, dass das Kind nicht auf meine Kinder gefallen ist. Ach so. Weil sie ist direkt uns vor die Füße gefallen. Wie alt waren deine Kinder damals? Nadine war 6 und mein Sohn war 4. Gingen die Kinder vor dir? Nach dir? Gingt ihr nicht auf gleicher Linie? Die Kinder, die waren seitlich bei mir. Das war dann ein Papiercontainer. Ich hatte da noch Papier reingeschmissen und da knallte das Kind auf den Boden und die Kinder waren direkt an meiner Seite. Das heißt, das Kind hätte auch auf dich fallen können? Das hätte auch auf mich fallen können, ja. Gott im Himmel, das ist ja ein ungeheurer Schock jetzt für dich und auch für deine Kinder. Ja, das war ganz furchtbar. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie so ein Kind aussieht, wenn es aus dem 13. Stock auf die Erde knallt. Das war ganz schlimm. Das Kind war ganz heil. Nur aus dem Mund lief so ein ganz dünner Blutfaden. Das war nicht schlimm, so anzug. Also es war nicht, dass es blutig war oder so. Mhm. Genauso schlimm war das, aber der Vater ist hinterhergesprungen. Und der blieb aber auf dem Vordach liegen. Und das haben meine Kinder alles mitbekommen auch, ne? Der Vater ist hinterher gesprungen. Ja. Ich meine, ich habe ja gerade den ersten Schock und habe das Kind gesehen und kurz darauf springt ein Erwachsener, der bleibt aber auf dem Vordach liegen. Ja. Was kann man da überhaupt etwas machen oder ist man in einer Schockstarre? Ich hab nur geschrien, ich weiß das auch so jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass meine Nachbarn mir das dann hinterher erzählt haben. Ich habe geschrien wie eine Verrückte. Und ich habe immer gesagt, wo ist die Mutter? Ich hab nicht begriffen, was da passiert ist. Ich habe gedacht, das Kind ist aus dem Fenster gefallen. Mhm. So weit hatte ich nicht gedacht, weil es ist für mich unmöglich, ein Kind sowas anzutun. Mhm. Und ich habe immer geschrieben, wo ist denn die Mutter? Da muss doch eine Mutter sein. Und dann kamen aber auch schon Rettungskräfte und Polizei. Wie lange hat das Kind denn noch gelebt? Eine Viertelstunde. ungefähr. Was schon erstaunlich ist, aus dem 13. Stock, dass ja. man da nicht sofort tot ist. Warum? Also bis die Rettungskräfte kamen und das Kind ist im Krankenwagen verstorben, also ist noch nicht abtransportiert worden, ist im Krankenwagen verstorben. Bist du mit deinen Kindern vor Ort geblieben, bis die Rettungskräfte kamen? Ja, ich war auch unter Schock. Natürlich. Wie haben die Kinder das denn aufgenommen? Ja, erst, also so schnell haben die nicht begriffen, was passiert ist. Der Florian, der Kleine, hat das nicht so verstanden. Und meine Tochter, die war traumatisiert. Also die wollte nicht mehr nach Hause. Mhm. Die hat immer gesagt, Mama, ich kann nicht mehr nach Hause, da passiert sowas Schreckliches. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis deine Kinder das so einigermaßen verarbeitet hatten? Oh, lange. Also bis sie wieder nach Hause kam, sie hat dann eine Zeit lang bei meiner Schwiegermutter, die wohnte eine Straße weiter, hat sie gewohnt erstmal. Ja. Bis sie dann wieder nach Hause kam, das war mehr als ein halbes Jahr. Und du, wie lange hast du dafür gebraucht? Ich habe das immer noch nicht ganz verkraftet. Es gibt immer noch manchmal Nächte, wo ich davon träume, wie ich dieses kleine Mädchen sehe und ich habe das mein Leben lang nicht verkraftet. Ich muss nicht immer zu daran denken und so, aber das kommt immer mal wieder. Ne? Ihr habt ja, so habe ich es gerade verstanden, auch in diesem Hochhaus auch gewohnt. Wir haben da gewohnt, ja. Kanntest du die Familie, diesen Nein. Mann? Nein, der wohnte nicht in diesem Hochhaus. Der wohnte zwar eine Straße weiter. Die Familie war so vom Sehen war uns bekannt, aber Kontakt hatten wir nicht zu denen. Weißt du, warum der Täter das getan hat? Ja, seine Frau wollte sich scheiden lassen und er wollte ihr das Kind nicht lassen. Unfassbar. Ja. Ist er verstorben bei dem Sturz? Ja, er war sofort tot. Also das war auch blutig da oben, weil auf dem Vordach, das war... Hast du das auch noch gesehen, richtig? Ja. Also du konntest ja auch die Leiche auf dem Vordach von unten sehen? Ja. Und die Kinder auch? Ja. Mhm. Ja, das war schon. War die Frau, die Mutter des Kindes, in der Wohnung oben anwesend? Nein, der wohnte ja nicht in dem Hochhaus. Der ist hochgefahren. Ach so, ich dachte, die Mutter hätte da gewohnt. Ah ja. Nein, die Mutter hat auch nicht gewohnt. Der Mann ist mit der Absicht, sich und das Kind zu töten, in dieses Hochhaus gegangen, mit dem Fahrstuhl in den 13. Stock. Und da sind so eine Laubengänge, nennt man das, glaube ich, mit Balkon. Und da hat er das Kind rübergeschmissen. Hast du irgendwas von oder über die Mutter hinterher erfahren? Wie die damit. Nee, habe ich eigentlich nicht. So, man hat mal gehört, dass sie dann irgendwann weggezogen ist, aber so weiter hat man nichts mehr gehört. Ungeheuerlich. Ja, das ist schlimm. Das heißt, wenn es ganz schlimm gekommen wäre, das ist ja auch eine Wucht, selbst ein kleines Kind, das wird ja auch zu einem Geschoss, wenn das so weit von oben holt. Das heißt, rein theoretisch, hätte eines deiner Kinder tot sein können und das Kind ist tot. Ja. Oder auch du hättest tot sein können und das Kind ist tot. Ja. Das war zunächst, wie du es ja verständlicherweise so auch geschildert hast, ein großer Schock. Aber wann ist dir klar geworden, dass das eigentlich auch ein großes Wunder war, dass ihr überlebt habt? Erst viel später. Glaube ich, Erst viel später. Es ist so, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch schwanger. Und die Notärzte haben mich gleich in den Krankenwagen und die haben mir gleich was zur Beruhigung gespritzt, weil ich war wirklich völlig hysterisch. In wie vielen Monat warst du schwanger? Im siebten. Im siebten. Und dann so einen Schock zu erleben, das ist ja unfassbar. Ja. Aber es hat sich nicht negativ auf die Schwangerschaft ausgewirkt? Nein, mein Sohn ist gesund zur Welt gekommen und alles in Ordnung gewesen. Und das ist auch ein Wunder, ne? Auch ein Wunder. Weil das ist ja so, also das war ja so ein Schock, das kann ich gar nicht beschreiben. Das war so schlimm. Ich habe so geweint, obwohl denn auch manche gesagt haben, warum weinst du immer wieder? Ich habe ganz lange darüber geweint. Warum weinst du so? Es war doch nicht dein Kind. Nein, aber ich habe dieses kleine Mädchen, die langen Haare, war so ein süßes Püppchen. Ich habe das immer wieder vor den Augen gehabt. Das Kind lag auf dem Rücken. Nein, sie lag so mehr auf der Seite. Mhm. Und in welchem Abstand vor dir? Wie viel Zentimeter oder Meter? Keine 20 Zentimeter. Keine 20 Zentimeter, mein Gott. Nein. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Als das Kind runtergefallen ist, war das eher nicht, das war kein lauter Knall oder so. Das war so ein Ploppen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mhm. Als der Mann aufs Vordach geknallt ist, das hat richtig gerumst und gescheppert. Da habe ich gedacht, jetzt fliegt hier irgendwas in die Luft. Mhm. Aber als das Kind, das war nicht so laut. Unfassbar. Wie kann ein Vater so etwas tun? Ja, das verstehe ich nicht. Unfassbar. Ja. Lieber Nette, das ist eine sehr traurige Geschichte, eine sehr schlimme Geschichte. Und du sagst heute, nach so vielen Jahren, geht dir das immer wieder sehr nahe, wenn du dir das vorstellst oder wahrscheinlich auch, wenn du das erzählst. Ja. Ich möchte dir gerne vorschlagen, dass du ein paar Worte mit meinem Psychologen noch sprichst. Ja, gerne. Sehr gerne biete ich das an. Heute Nacht ist der Jürgen hier. Dann bitte ich dich aufzulegen und Jürgen ruft dich gleich zurück. Ja, danke. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Wunder und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr schon mal ein Wunder erlebt habt. Also, dass ihr vielleicht ein schweres Unglück oder einen Unfall überlebt habt. Vielleicht hattet ihr eine Erscheinung. Vielleicht seid ihr spontan geheilt worden, obwohl eure Situation eigentlich aussichtslos war. Oder vielleicht habt ihr selbst die Fähigkeit, Wunder zu heilen oder vielleicht habt ihr sogar eine Erscheinung gehabt, was man dann ja auch als Wunder bezeichnen könnte. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Hier ist Christian. Christian ist wie alt? Hallo Christian. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Ich bin 42. 42. Schön, dass du da bist. Genau. Willkommen. Freut mich auch, nochmal mit dir sprechen zu können. Wir hatten schon mal im September 2013 gesprochen, zum anderen Thema. Ah ja, okay, das ist schon eine Weile her. Genau, und heute geht's ja dann um Wunder. Und mein Wunder ist, dass ich vor 1 oder 22 Jahren, genau kann ich es jetzt nicht mehr sagen, welches Jahr, mit 100 frontal gegen einen Baum gefahren war und fast unverletzt überlebt habe. Das ist ja fast unmöglich. Ich weiß. Mit 100 frontal gegen einen Baum. Richtig. Es war die Nacht gewesen von Karnevalsdienstag auf Aschermittwoch. Mhm. Ich habe damals noch während meiner Abi-Zeit auf dem zweiten Bildungsweg noch abends Pizza ausgefahren, um mir immer noch was dazu zu verdienen. Es war so, weiß ich nicht mehr genau, 11:30 oder 12:30 nachts gewesen. Mhm. Ich war zwei Orte noch entfernt von meinem Heimatdorf und dann fährt man dann da durch so ein kleines Waldstückchen. Und fährt zu schnell? Ist halt eine Landstraße, ja, und da kann man dann halt 100 fahren, sage ich mal. Aber der Grund war ein anderer gewesen, warum ich damals von der Straße abgekommen war. Ich habe auf einmal Panik gekriegt, dass ich mein Portemonnaie hätte liegen lassen in der Pizzeria und habe auf einmal angefangen, im Auto bei voller Fahrt zu wühlen nach meinem Kellnerportemonnaie, richtig. Mhm. Schließlich habe ich es dann auch gefunden gehabt im Handschuhfach, bloß als ich es dann gefunden hatte und dann, ja, kann man sagen, wieder nach vorne guckte, stand da dann da halt auf einmal ein Baum und da habe ich mir gedacht, links gegen den Baum zu fahren ist nicht gut, habe Steuer nach rechts rumgerissen. Ja, und dann bin ich dann halt die rechte Seite der Straße runter, so 2-3 Meter oder auch 4 Meter einen Abhang runter. Und da stand dann wieder ein Baum und dann bin ich halt frontal dagegen geknallt. Ah, das heißt, du bist erstmal die Straße runtergefahren. Vielleicht genau, hat das die Wucht und die Geschwindigkeit etwas abgebremst. Als wenn du, wenn du direkt von der Straße an den Baum gefahren wärst, wenn das dann wär's vielleicht viel schlimmer ausgegangen. Aber durch dieses Runterfahren hat sich da physikalisch vielleicht irgendwas gemacht, dass es ein bisschen abgefederter war. Könnte sein, aber da du ja auch ein großer Autofreak bist, wie ich ja öfters nachts schon mal höre, ich habe damals gefahren ein VW Scirocco 2, also nicht das erste Modell, das zweite Modell. Mhm. Und da weißt du auch vielleicht, dass der ja eine ziemlich lange Motorhaube hat. Ja, weiß ich, ja. Ja, und diese Motorhaube war bis zur Windschutzscheibe aufgespalten. Aber vielleicht war diese lange Motorhaube auch deine Rettung. Ja, natürlich, klar. Gab es damals schon Airbags? Nein. Nee. Es gab keine Airbags. Ich war zum Glück angeschnallt. Ich fahre nur angeschnallt. Mhm. Auch heute noch, klar. Aber der Gurt hatte relativ wenig geholfen, sage ich mal. Ich bin trotzdem mit voller Wucht aufs Lenkrad aufgeknallt. Und du hattest überhaupt keine Verletzung? Ja, ich hatte wenige Verletzungen. Ich hatte die Nase halt gebrochen, also das Nasenbein. Mhm. Dann war bei meinem rechten Auge das Augenlid halb abgerissen. Mhm. Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung und dann halt die Rippen geprellt. Okay, alles Kleinkram gegenüber dem, was hätte passieren können. Ja, ja, ja. Du warst Nacht, du warst da mitten im Wald in eine Böschung richtig gefahren. Wer hat sich denn dann um dich gekümmert? Wann kam Hilfe? Genau, meine erste Reaktion damals im Auto war gewesen, erstmal probieren, fährt's Auto noch, kann ich damit wieder losfahren, was natürlich der totale Quatsch ist, aber im Schock halt tat sich natürlich nichts mehr. Dann bin ich halt raus, hab mir beim Rausgehen noch meine Hand in der Tür dann noch eingeklemmt, was auch nochmal verdammt weh tat. Dann musste ich das Auto natürlich auch noch unbedingt abschließen, weil ich natürlich dachte, es könnte da im Wald nachts jemand mein Autoradio klauen. Ja, das ist der Schock. Ja. Ich glaube, im Schock reagiert man dann so merkwürdig irgendwie. Ja, ja. Aber immerhin ja, interessant, dass du aussteigen konntest mit eigener Kraft und dass das nicht so verklemmt war, dass du eingesperrt geblieben wärst. Ja, es war ja schon ein bisschen verklemmt, weil die Tür, als ich raus krabbelte, da praktisch schoss er dann sofort wieder zurück und hat dann meine Hand in der Tür dann eingeklemmt. So, und dann bist du hochgeklettert auf die Straße. Genau. Und dann kam kurz danach auch ein Auto mir entgegen und was für ein Glück, eine Nachbarin, die ein paar Häuser weiter die Straße runter wohnte, saß dann halt da drin und hat mich dann mitgenommen. Die muss auch gedacht haben, was ist das denn da für ein Zombie, der da nachts da durch die Nacht läuft, weil ich war wirklich blutüberströmt gewesen. Ja, nicht unbedingt hält dann jeder an. Das könnte ja auch irgendein Trick sein, ne? Genau. Mhm. Und vielleicht hat sie das Auto am Graben gesehen, ich weiß es nicht. Und sie hat mich dann halt nach Hause gefahren. Mhm. Mein Vater dann halt kurz danach ins Krankenhaus. Dann wurde mein Augenlid dann halt wieder zusammengeflickt. Und dann war ich dann halt mittwochs und donnerstags im Krankenhaus. Freitags, mittags wurde ich dann halt wieder entlassen. Und am Sonntag habe ich mich dann wieder auf der Suche nach einem neuen Gefährt begeben. Da hast du wirklich, aber da war nicht nur ein Schutzengel zugange, sondern ein ganzes Dutzend. Etliche Schutzengel zugange gewesen und du solltest noch nicht sterben zu der Zeit. Nein, ich sollte noch nicht sterben der Zeit. Hat das für dich in irgendeiner Weise dich auch so, sagen wir mal, spirituell berührt und aufgerüttelt, dieses Ereignis? Ich denke schon, ja. Also ich habe zwar schon immer geglaubt, aber nach der Situation war mein Glauben doch nochmal erheblich größer geworden. Mhm. Und wie du schon sagtest, ich sollte noch nicht sterben. In den kommenden Jahren habe ich noch einiges bewegen können. Ich habe Anfang der 2000er Jahre jetzt dabei geholfen, eine Firma, die kurz vor dem Exodus war, mit 80 Mitarbeitern zu retten. Bei der Firma bin ich ja noch heute beschäftigt. Und noch so einige andere Dinge sind passiert, wo ich dann wirklich sagen muss, ich sollte. Du wurdest noch gebraucht. Richtig. Wie war denn das damals? Du warst ja nun Schüler und hast dein Abitur nachgemacht, wie du es gerade gesagt hast, wenig Kohle. Ja. War ja dann auch ein herber finanzieller Verlust. Das Auto war der Schrott wahrscheinlich. Das Auto war natürlich Schrott gewesen, klar. Aber durch meine Nebentätigkeit halt abends und auf dem zweiten Bildungsweg bekommt man ja noch Schüler-BAföG. Mhm. Damals waren es noch 500 Mark im Monat, glaube ich, was heute ja ungefähr vergleichbar ist mit 500 Euro, sage ich mal. Dadurch ging es mir finanziell damals eigentlich auch schon immer ganz gut gewesen. Okay. Und kurz darauf konnte ich mir dann halt auch schon wieder mein nächstes Auto kaufen, wieder ein Scirocco 2, dass ich dann Wunder, ein halbes Jahr später gegen ein Feuerwehrauto gefahren hatte. Das ist eine andere Geschichte. Genau, so sieht's aus. Christian, aber war zum Glück nichts passiert. War nichts passiert. Alles Finanzielle ist ja in solchen Situationen zweitrangig, wenn man nur das Leben hat und gesund. Gar keine Rolle. Danke, Christian, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir weiterhin. Ich danke dir und wünsche dir auch alles Gute und schade, dass du aufhörst und danke, dass ich nochmal mit dir sprechen durfte. Sehr gerne. Toll. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Tschüss. Danke. Ciao. Gut, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema ist Wunder. Und hier ist Ursula, 72. Guten Morgen, Ursula. Guten Morgen, Jürgen. Liebe Ursula, du hast auch zum Thema Wunder angerufen. Ja, mir ist das Wunder nicht passiert, nur unserer Familie, meinem Mann ist das Wunder passiert. Was ist denn deinem Mann passiert? Erzähl mal. Er hatte 1991 einen Unfall. Er war mit seinen Freunden zum Skilaufen und auf der Rückfahrt, mein Mann hat hinten links gesessen, hinter dem Fahrer. Und die Polizei hat das später so rekonstruiert, dass der Fahrer auf die Leitplanke gefahren ist, die in die Erde reingezogen war, wie das ja am Ende von so einer Leitplanke ist, ja. Ist wie ein Katapult darauf, hat sich in der Luft gedreht und hinter der Leitplanke war ein Versorgungsweg unter der Autobahn durch mit einem breiten Eisengeländer. Mhm. Und das Auto ist auf diesem Geländer aufgeschlitzt worden, unterhalb der Seitenscheiben. Mhm. Und mein Mann war nicht angeschnallt und ist durch diesen Aufprall zwischen Rücksitz und Vordersitz gerutscht und hatte eine Trümmerfraktur am 11. Brustwirbelkörper und die drei Freunde waren tot. Weil die angeschnallt waren? Ja. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, was so da... So ist es. Ich möchte es auch nicht sagen. Also es ist das, was wir denken? Ja. Ach Gott, oh Gott. Es war furchtbar. Es war furchtbar. Und dein Mann hat das gesehen? Nee. Nee? Nein. Also als wir ankamen, die Kinder kamen dann nachts noch zu mir, die Polizei war bei mir und wir sind dann da runtergefahren nach Bayern und die Polizei hatte ja erst von zwei Toten gesprochen und dann wurde mir unter uns gesagt, dass es drei Tote waren und wir wussten die zwei Namen von den Zweien und den dritten wussten wir nicht. Sie waren mit zwei Autos unterwegs. Und Ich habe natürlich wieder einen Schock gekriegt und da haben die Ärzte mich rausgeschickt mit den Kindern und wir sind dann vor dem Krankenhaus auf und ab gelaufen. Und als wir dann wieder zu meinem Mann konnten, da hat er immer wieder gesagt, wenn ich gefahren wäre, wäre das nicht passiert. Das war alles, was er davon wusste. Ach so, er hat es nicht gesehen, weil er irgendwie bewusstlos geworden ist oder richtig. Im Schock war. Das heißt, diesen furchtbaren Anblick der enthaupteten Menschen hat er nicht gesehen. Richtig. Gott sei Dank. Ja. Und das heißt, dein Mann gibt dem Fahrer schon die Schuld, weil er... Nein. Nee. Nein, auf keinen Fall. Es waren Freunde und die Polizei und auch die, ich weiß nicht, Kriminalpsychologen, die haben gemeint, dass er einen Sekundenschlaf gehabt hat. Na, weil der Mann gesagt hat, wenn er gefahren wäre, wäre es nicht passiert. Deswegen. Ja, weil der bekannt war für diesen Sekundenschlaf. Ach so. Und der Fahrer wusste das selbst auch, dass er Sekundenschlaf hat? Ja. Also... Ist das schon aber er war in der Automobilbranche tätig. Er hat nicht damit gerechnet, dass ihm das beim Autofahren passiert. Es war also ein sonniger Tag. Die Autobahn war ganz leer und war kerzengerade. Ach so, es war bei helllichtem Tag ist das passiert. Richtig. Und die Polizei hat auch Blutentnahmen angeordnet. Und also keiner hatte Alkohol getrunken. Also ein unglaubliches Unglück ist das ja. Ja. Und dein Mann hat überlebt mit einiger Verletzung, aber die war ja wahrscheinlich dann auch reparierbar. Das war ja. Ja, schon, aber es war eine Trümmerfraktur und wir mussten mit dem Hubschrauber in die Klinik fliegen. Ach so. Und man hatte mir dann empfohlen, nach Marburg zu fliegen, weil da deutschlandweit angeblich der beste Wirbelsäulenchirurg war. Mhm. Und die Trümmer mussten ausgeräumt werden und aus der Hüftknochen ist dann ein Span entnommen worden und der ist dann in die Wirbelsäule eingesetzt worden. Konnte er denn hinterher wieder richtig gehen? Ja. Er hat zwar inzwischen, darum ruft er nicht selbst an, einen Schlaganfall und ist kognitiv nicht so fit, kann also nicht so sprechen. Darum mache ich das. Aber es war wirklich ein Wunder. War ein Wunder. 1991 war das, sagst du. Ja. Das muss bei ihm ja auch so eine zwiespältige Sache gewesen sein. Einmal dieser ungeheure Schock, dass so etwas Schlimmes passiert ist. Er hat seine Freunde, seine Bekannten verloren. Ja. Und auf der anderen Seite dieses unfassbare Glück, dass er verschont geblieben ist. Richtig. Wie ist er mit diesem Spannungsfeld umgegangen? Also mein Mann ist eigentlich sehr introvertiert. Was eigentlich auch schlimm war, die Freunde haben ja Kinder in dem gleichen Alter wie unsere und die haben sich später dann ja auch oft auf Partys oder in Lokalen getroffen. Und dann hatten unsere Kinder immer ja, ein schlechtes Gewissen. Und die anderen, die Kinder von den Verstorbenen, die haben ihnen aber nicht das Gefühl gegeben, dass sie ein schlechtes Gewissen haben müssten. Müssen sie auch nicht. Also es wäre... Ja, ja. Aber ich kann es verstehen, dass man so tickt dann, dass so... Ja. Wie lange hat dein Mann gebraucht, um den schlimmen Aspekt, das Schockartige zu verkraften, zu verwinden? Ach, das hat schon sehr lange gedauert. Er hat ja 4 Jahre danach dann ein Karzinom bekommen, was auch wie ein Wunder, ohne Lymphknotenbefall, ohne Metastasen. Und 12 Jahre später nochmal ein Karzinom, auch wieder ohne, musste eine halbe Lunge entnommen werden, auch wieder ohne Metastasen. Und dann kam der Schlaganfall und ich hoffe, jetzt ist mal gut. Das ist ja. Die Kinder sagen also, sämtliche Schutzengel hat er verbraucht. Ja, wenn man dann auf sein Leben schaut, das ist ja sonderbar, dass er immer wieder so nah am Tod ist und dennoch wieder zurück ins Leben geholt wird. Ja. Ist auch der Schlaganfall, das war so schlimm. Und er hat sich ganz toll erholt. Mhm. Nur wie gesagt, diese kognitiven Fähigkeiten. Die werden auch nicht mehr. Habt ihr, du oder er, einen Halt im Glauben? Ja, ich. Und sieht er das? Also er nicht so? Nein, er nicht. Nein, er ist zwar nicht aus der Kirche ausgetreten, aber wir hatten zum Beispiel hier vor einigen Wochen Konfirmation, dann geht er nicht mit zum Abendmahl. Also. Na gut, wenn es so für ihn... Wenn er es nicht so empfindet, kann man ihn ja auch nicht zwingen dazu. Richtig. Aber für dich ist das schon irgendwie schon eine göttliche Fügung, dass er am Leben bleibt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Liebe Ursula, grüß ihn noch sehr herzlich von mir. Und wünsche ihm alles gute Besserung und danke für deinen Anruf. Alles klar. Auf Wiederhören. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Und herzlich willkommen, frage ich meine Regie, wen wir jetzt nehmen. Die Evelyn ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Evelyn. Schön, dass ich mit dir sprechen darf. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin noch nicht ganz 58. Ich werde erst am 16. Dezember 58. Dann sagen wir noch richtig. Wenn du dann deinen letzten Tag hast, ja. Ah, dann sagen wir 57. Ja. Evelyn, zum Thema Wunder. Ja, also ich habe ein ziemlich ein bewegtes Leben eigentlich hinter mir und Wunder habe ich eigentlich schon ein paar leben dürfen, also wie ich das halt als Wunder halt empfinde. Und das erste, wo ich mich jetzt zurückerinnern kann, war mit 8 Jahren ungefähr. Da war ich als Kind zu Hause krank im Bett. Meine Geschwister waren im Ferienheim, meine Mutter war in einer Reha. Und ich war eigentlich alleine zu Hause mit meinem Vater und war dabei im Bett, weil ich ja krank war, ich hatte eine Grippe. Und dann habe ich geschlafen und geträumt und plötzlich habe ich im Traum so eine Lichtgestalt gesehen und das war für mich so wie ein Engel. Und der hat immer gesagt, geh zu Papa, geh zu Papa. Und dann habe ich so wie einen Ruck erlebt, bin aufgewacht. Und aufgestanden und bin ins Schlafzimmer gegangen und der Vater war nicht im Schlafzimmer und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen und dann saß der da auf dem Sofa und hatte sein Sturmgewehr in der Hand. Also bei uns in der Schweiz können die Männer die Gewehre nach Hause nehmen. Ja, ich weiß. Vom Militär. Und der saß da auf diesem Sofa und hatte dieses Sturmgewehr in der Hand und hat geweint und das war für mich auch ein bisschen speziell. Weil ich war mir nicht gewöhnt, dass eben der Vater weint und so. Der Vater sich erschießen? Ja, mein Vater wollte sich erschießen. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich ihm alles gesagt habe, wie ich das überhaupt aufgenommen habe. Dass ich war einfach sicher, der macht jetzt was er nicht machen soll. Aber es hat er nicht gemacht, weil du reinkamst. Nein, und ich habe dann eben angefleht und gesagt, bitte, bitte, Papi, mach das nicht. Weil wir waren uns ja gewohnt eigentlich, wir Kinder, dass eben die Mutter nie da ist, weil die war immer wirklich sehr krank. Und dann war das für mich, ich war so verzweifelt, ich spüre das Gefühl noch heute, jetzt geht der Papi auch und... Aber dann habe ich ihn wirklich angefleht und dann hat er das Gewehr, also er hat zuerst im Moment war das so wie eine Stille Und dann ist er aufgestanden und hat das Gewehr in den Schrank gestellt. Also dieses Gewehr war immer in einem Schrank bei uns in der Wohnstube. Das heißt, wenn du diesen Traum nicht gehabt hättest und diese Erscheinung dir nicht gesagt hätte, geh zu Papa, hätte er sich erschossen. Ich denke es mir. Ich weiß auch nicht, ob das Gewehr geladen war. Ich war wirklich noch ein kleines Kind und es war auch so, ich habe auch nicht irgendwie was gedacht mir dabei. Ich war einfach so verzweifelt, weil ich habe gespürt, jetzt geht der Papi weg. Und dann, ich denke, es war auch ein doppeltes Wunder, weil ich wär ja normalerweise in diesem Ferienheim gewesen mit meinen Schwestern zusammen. Ja. Aber weil ich ja krank war, konnte ich nicht mitfahren, weil die haben gesagt, ich kann nicht mit, weil ich eine Grippe habe, sonst stecke ich die anderen Kinder an in diesem Heim. Ja. Nun hast du gerade gesagt, es gab dann in deinem Leben noch mehrere Wunder. Was gab's denn noch? Ja, also ich habe dann auch mal die Autoprüfung gemacht. Und bin dann an meinem Auto, ich hatte so ungefähr eine Woche oder anderthalb Woche diese Autoprüfung, bin ich von der Arbeit gefahren in einer 80 km/h-Zone. Und da ist ein Lastwagen entgegengekommen und da hat ein Autofahrer diesen Lastwagen überholt. Mhm. Und ich habe das noch so gesehen und plötzlich stand mein Auto, also ich weiß heute nicht mehr, ich weiß einfach noch, ich habe so ein Gefühl gehabt von Wärme und Licht und mein Auto stand und ich sehe noch das Gesicht von diesem PKW-Fahrer, der da auf meiner Spur kam, sehe ich dieses entsetzte Gesicht, das sehe ich noch vor mir. Und das waren wirklich Zentimeter, wo der da mich nicht getroffen hat. Nun könnte man in diesem Fall ja sagen, dass du vielleicht intuitiv sehr schnell reagiert hast. Genau, das hat meine Freundin auch gesagt heute. Ich habe sie heute nochmal erzählt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mich an null erinnern. Ich weiß wirklich nicht. Mhm. Weißt du, ich war so geschockt, dass ich überhaupt noch gebremst habe. Und das ist dann gut gegangen. Es ist kein Unfall passiert. Ja, und dann ist dann dieser LKW-Fahrer ein bisschen auf die Seite gefahren. Mein Auto stand. Ich stand auf dieser normalen Straßenspur und ist dann auf mein Auto zugekommen und hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, alles okay. Und dann bin ich nach Hause gefahren, ungefähr 30 Kilometer. Und dann, als ich zu Hause ausgestiegen bin, bin ich fast zusammengebrochen. Mhm. Also es hat wirklich alles geschlottert. Aber das kann natürlich auch sein, dass es einfach eine Intuition war. Die erste Geschichte, das ist schon sehr beeindruckend, die du gerade erzählt hast. Liebe Evelyn. Aber ich habe eben dieses Wärmegefühl und da habe ich dann noch mehrere Mal erlebt. Also ich bin wirklich überzeugt, es gibt was zwischen Himmel und Erde, was wir uns einfach nicht erklären können. Ja. Also da bin ich wirklich sehr überzeugt davon. Ja. Liebe Evelyn, danke auch für deinen Anruf und alles Gute. Dass du zugehört hast. Schönen Abend noch. Ade. Dankeschön. Ade. Tschüss. Ciao. Hier ist Doro. Doro ist 57. Guten Morgen, Doro. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Doro. Ja, erstmal bin ich ein bisschen aufgeregt. Ist schon ein Wunder, dass ich überhaupt angerufen habe, weil ich eigentlich nicht so extrovertiert bin. Aber ich freue mich dann besonders, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählen möchtest zum Thema Wunder. Und zwar erspüre ich Krankheiten bei Menschen, wo deren Rücken ich behandle. Mhm. Also so wie elektrischer Strom. Kurze Frage, deren Rücken ich behandle. Ergotherapeutin. Ah ja, okay, das wollte ich wissen. Mhm. Aber die Krankheiten, die ich erkenne, sind unabhängig von der Behandlung, die ich mache. Welche Krankheiten kannst du oder hast du schon erkannt? Also ich habe bei einer Dame den Rücken behandelt und habe dann gesagt, ob sie schon mal die Schilddrüse hat untersuchen lassen. Und die Dame kam dann nach Monaten wieder und sagte, meine Lebensretterin brachte mir einen riesen Blumenstrauß und sagte, meine Lebensretterin, sie hatte Schilddrüsenkrebs im Anfangsstadium. Und das hast du erspürt, obwohl du ihren Rücken behandelt hast? Ja. Wie kannst du das beschreiben, wie du das erspüren kannst, so etwas? Also ich habe ein richtiges, wie Strom geht das durch die Hände. Mhm. Und dann kommen die Gedanken dazu. Also die kommen einfach, das kann man wahrscheinlich gar nicht genau beschreiben. Die sind intuitiv da. Und da waren die Gedanke, war dann Schilddrüse, irgendwas mit Schilddrüse. genau wusstest du es nicht, aber du wusstest, nein, irgendwas ist mit der Schilddrüse nicht in Ordnung. Ja. Das ist, na, die Frau hatte jetzt auch keine vorstehenden Augen. Das ging überhaupt nicht darum. Es ging um einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Und hast du noch ein Beispiel? Ja, ich habe einen Querschnitt jungen Mann behandelt, der war 21. Der querschnittsgelähmt ist. Ja, vom Hals ab Querschnitt gelähmt. Mhm. Und da bin ich, weil ich da schon meine Erfahrung gehabt habe mit diesem Strom, habe ich gedacht, geh mal über den Kopf, ne, mhm, bei dem jungen Mann. Und das habe ich auch gemacht. Und der hat das Kribbeln in den Füßen gespürt. Also du bist über den Kopf gegangen, mhm, hast in dir diesen Strom gespürt und er, bei ihm hat es in den Füßen gekribbelt. Obwohl da gar kein Gefühl oder so drin war, ne? Gar nichts. Er hat sonst nie Gefühle in den Füßen, nein, und da hat er was gespürt. Ja. Hat er gesagt. Ja, er konnte den Fuß auch, solange ich die Hände aufgelegt habe, konnte er die Füße auch bewegen. Der junge Mann muss ja aus allen Wolken gefallen sein. Ja, der hat das damals bedauert, dass er nur eine begrenzte Zeit die Therapie haben durfte. Und ich meine, wollen wir jetzt mal ganz, ganz weit denken, wenn du dich sehr intensiv über einen längeren Zeitraum mit ihm beschäftigt hättest, hätte es sein können, dass du ihn beweglicher machen können? Ich weiß es nicht. Also ich will mich jetzt nicht als Wunderheilerin bezeichnen oder so, aber ich wundere mich ja selber, dass ich dieses Gespür habe und dahin gelenkt werde. Und seit wann hast du das? Also, ja, ich bin einmal, bezeichne ich mich oder gehöre ich zu den Hochsensiblen. Und ich habe damals schon als Jugendliche mal zweimal gespürt, wo jemand gestorben ist. Mhm. Aber ich meine jetzt, du bist wahrscheinlich schon lange in deinem Beruf tätig. Ja. Du hast jetzt zwei Beispiele erzählt. Da müssten doch eigentlich noch mehr Beispiele schon vorgefallen sein. Ja, das war so anfänglich, war eine Patientin bei mir, die hatte Migräne. Mhm. Und man schützt sich ja auch, wenn man behandelt, auch mal so automatisch selber. Ne, mittlerweile lege ich mir so eine Glocke um, dass das nicht zu intensiv auf mich geht. Mhm. Und die Frau hatte Migräne und die habe ich behandelt und ich hatte hinter die Migräne und die Frau war kopfschmerzfrei. Das hört sich so an, als hättest du irgendwie eine Gabe, die dir selbst ein bisschen unheimlich ist. Ja, ja. Und die du selbst gar nicht richtig handeln kannst. Ja. Die irgendwie so da ist, aber so ganz kannst du sie nicht führen, diese Gabe. Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht, woher das kommt. Ich bin da manchmal selber, ich habe keine Reiki-Ausbildung, gar nichts. Mhm. Das kommt von ganz alleine. Gab es denn im Laufe deines Lebens nochmal solche Dinge, dass du Todesfälle ahnen konntest oder vorhergesehen hast? Also das war zweimal und das war für mich dermaßen belastend, weil das so eingetreten ist. Und ich habe mich davor geschützt. Ich habe gesagt, das will ich nicht mehr und schieb den Gedanken sofort weg. Wenn man das kann, ist das ja gut. Ich hatte hier schon mal eine Anruferin, das hat mich damals sehr bewegt, die konnte das nicht wegschieben. Und die hat darunter sehr gelitten, das war sehr schlimm. Das ist furchtbar. Ja, ich hatte damals auch einen sehr, sehr lieben Seelsorger und der hat mir da auch geholfen, ne? Andererseits ist das ja eine tolle Gabe. Solche Gaben haben ja nicht viele Menschen, dass sie heilen können. Das hört man ja immer wieder, das gab es seit Jahrhunderten immer wieder. Du kannst damit ja, wenn du es kanalisierst, wirklich auch sehr viel Gutes bewirken, wie du das Beispiel genannt hast, die Frau mit der Schilddrüse. Mhm. Bist du nicht geneigt dazu, das noch vielleicht noch mehr zu erforschen, damit du das auch gut anwenden kannst? Ja, ich bin berufstätig. Ich behandle im Moment Schlaganfallpatienten. Mhm. Und da ist das nicht so angebracht. Also da geht es um wieder laufen zu lernen und so. Und da kann ich das nicht so ausführen, wie ich das mal ausgeführt habe. Mhm. Ja, und so Gelegenheiten mal bei Freunden. Letztens war eine Frau, die habe ich das erste Mal kennengelernt durch meine Freundin. Mhm. Und die habe ich auch behandelt. Mhm. Und da habe ich auch so Sachen gesagt, die mal in der Vergangenheit waren. Mhm. Ich sagte, du hast mal mit der Gebärmutter Fehlgeburten gehabt und so. Und das stimmte alles. Und ich kannte sie ja nicht. Doro, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und mach was Gutes aus deiner Gabe. Tschüss. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen ist Feiertag in NRW. Wir sind am Freitag wieder da. Bis dahin, ciao.